im Jahr geht es unterm drüber, denn einmal im Jahr sind wir alle verrückt. Dann wird man geküsst und man küsst immer wieder, man schunkelt, man lacht und man sagt ganz entzückt: Du darfst mich lieben für drei tolle Tage. Du musst mich küssen, das ist deine Pflicht. Du kannst mir alles, alles Schöne sagen. Nur nach dem Namen frag mich bitte, bitte nicht. Nur nach dem Namen frag mich bitte, bitte nicht. Lohengrin kam mit dem Schwan aus der Ferne und wollte zu Elsa, der lieblichen Maid. Sie hatten sich beide auch wirklich sehr gerne, doch sagte der Ritter nach ganz kurzer Zeit: Du darfst mich lieben für drei tolle Tage. Du musst mich küssen, das ist deine Pflicht. Kannst mir alles, alles Schöne sagen. Nur nach dem Namen frag mich bitte, bitte, bitte, bitte nicht. Nur nach dem Namen frag mich bitte, bitte nicht. Nach dem Namen frag mich bitte, bitte nicht. Nur nach